Phil schlug vor, dass sie versuchen könnten, ein weiteres Kind zu bekommen. Sal erklärte sich mit einer Art von apathischem »Was bringt das schon?« Desinteresse einverstanden. Hin und wieder verspürte er das Verlangen, sie bei den Schultern zu packen, kräftig genug, dass es weh tat, blaue Flecken hinterließ und er endlich zu ihr durchdrang und ihr zu erklären, dass sie nicht die Einzige sei, die ein Kind verloren habe. Er tat es nicht. Er hielt sich im Zaum, weil er wusste, was sie sagen würde. »Du hast deine Arbeit. Ich habe nichts.« Doch das hatte sie sehr wohl. Sie hatte Gilbys Gin und dazu ihre Cool-Zigaretten, 2 Schachteln am Tag. Sie bewahrte sie in einem Etui aus Krokodilleder auf, das wie eine Kellnerbörse aussah. 1954 wurde sie schwanger. Er legte ihr nahe, das Rauchen aufzugeben. Sie legte ihm nahe, seine Ratschläge, so gut gemeint sie auch sein mochten, für sich zu behalten. Im 4. Monat hatte sie eine Fehlgeburt. »Nicht noch einmal«, teilte sie ihm aus ihrem Bett im Krankenhaus in North Conway mit. »Ich bin 40, zu alt für noch ein Kind.« Also hieß es wieder auf die Pariser zurückgreifen, doch am Silvesterabend des Jahres 1956 stellte Phil fest, dass in der Dutzendpackung, die er kurz nach Ostern in North Conway besorgt hatte, immer noch 3 Gummis übrig waren. Sally Ann war zwar immer bereit, ihr Nachthemd zu heben und ihn in sich eindringen zu lassen, doch wenn er sie dabei anblickte und sah, wie sie zur Decke hochschaute, wusste er jedes Mal, dass sie nur darauf wartete, dass er endlich fertig wurde und sich von ihr herunterrollte. Das war nicht gerade förderlich für Intimität. Nur ein einziges Mal, 1957, sprach Phil sie direkt auf das Trinken an. Falls sie in eines dieser Ausnüchterungsheilbäder wolle, um trocken zu werden oder sich wenigstens einzuschränken, dann, so sagte er ihr, hätte er da eine passende Einrichtung in Boca Raton gefunden, weit genug von New Hampshire weg, dass niemand was davon mitbekomme. Er könne sagen, dass sie auf Besuch bei Freunden sei, er könne sogar sagen, dass sie sich trennten, falls es das sei, was sie wolle, aber sie müsse aufhören. Sie sah ihn an, seine inzwischen übergewichtige Ehefrau mit dem schlechten Teint und dem trüben Blick und den verklebten Haaren. Ihre Augen gaben ein besonders trauriges Bild ab. Es lag keinerlei Tiefe in ihnen. »Und warum?« sagte sie. Am 8. November 1960 fand Phil bei der Heimkehr abends das Haus leer vor. Auf der Küchentheke lag ein Zettel. »Abendessen steht im Ofen, ich bin zum GD, um die Wahlergebnisse zu sehen. S.« Es gab keine Einladung an Phil, ihr Gesellschaft zu leisten, und er hatte sowieso nie großen Gefallen am Green Door in North Conway gefunden. Einstmals, etwa zu der Zeit, wo er und Sal geheiratet hatten, war es eine ziemlich nette Bar gewesen, inzwischen war es eine richtige Spelunke. Dem Polizeibericht zufolge verließ Mrs. Parker das Green Door am 9. November nachts gegen 1.40 Uhr, kurz nachdem Kennedy zum Sieger erklärt worden war. Der Barkeeper hatte ihr ab 11 den Nachschub verwehrt, ihr aber gestattet zu bleiben und die Wahlmeldungen zu schauen. Auf dem Heimweg über die Route 16, die sie mit einem Affenzahn entlang raste, kam ihr kleiner Renault Dauphine von der Straße ab und knallte gegen einen Brückenpfeiler. Sie war sofort tot. Die Obduktion ergab einen Blutalkoholspiegel von 2,7 Promille. Als Ted Allburton die Nachricht vom Tod seiner Tochter vernahm, erlitt er einen Herzinfarkt. Nach 5 Tagen intensivmedizinischer Behandlung starb er. Die dicht aufeinanderfolgenden Beerdigungen erweckten in Phil fast den Wunsch, zurück auf Eniwetok zu sein. 3 Wochen nach dem Tod seiner Frau fuhr Phil zur Wache der Freiwilligen Feuerwehr von Curry, die dort errichtet war, wo einst eine Lichtung gelegen hatte. Es war spät und das Feuerwehrhaus war gänzlich unbeleuchtet. Zwischen den rot gestrichenen Flügeltüren war eine Weihnachtskrippe aufgebaut, Jesus, Maria, Josef, die Weisen aus dem Morgenland, allerlei Tiere. Die Krippe stand, soweit Phil sich erinnerte, exakt dort, wo einmal ein roter Schirm den kleinen Tisch des Antwortmanns beschattet hatte. »Komm her und rede mit mir«, sagte Phil ins windige Dunkel. Er zog eine Rolle Banknoten aus der Manteltasche. »Ich habe 800 dabei, vielleicht sogar 1000, und ich habe ein paar Fragen. Und Nummer 1 lautet, war es ein Unfall oder hat sie Selbstmord begangen? Nichts. Nur der leere Vorplatz, die leere Feuerwache, ein kalter Ostwind und ein Haufen dämlicher Plastikfiguren, die von einer versteckten elektrischen Glühlampe erleuchtet wurden. Nummer 2 lautet: Warum? Warum ich? Ich weiß, es klingt nach Selbstmitleid, und das ist es bestimmt auch, aber ich will's wirklich wissen. Harry Washburn, dieser blöde, minderbemittelte Freund von Jake, ist noch am Leben. Klempnerlehrling unten in Somersworth. Sammy Dillon lebt ebenfalls. Warum also nicht mein Junge? Wäre Jake am Leben, wäre auch Sally am Leben, stimmt's? Also erklär's mir. Ach, schätze mal, letztlich will ich doch nicht wissen, warum es mich getroffen hat. Ich will wissen, warum all das überhaupt passiert ist. Na los, Kumpel. Komm schon, zeig dich. Zieh deinen Wecker auf und nimm mein Geld. Nichts. Natürlich nicht. Du bist eigentlich nie da gewesen, oder? Du warst nichts als eine beschissene Ausgeburt meiner Fantasie, also fahr zur Hölle. Ich fahr zur Hölle, die ganze beschissene Welt soll zur Hölle fahren.